Herr Brost, wie stabil sehen Sie die chinesische Wirtschaft? Ist Skepsis angebracht, wenn wir jetzt hören, dass auch wieder 7% Wachstum gefordert wird, praktisch? Naja, also China braucht dieses Wachstum, denn China ist ja sehr drei Volkswirtschaften in einem. Es ist ein eigentlich streckenweise schon industrialisiertes Land, eine Industrienation. Es ist eigentlich gemäß Definition eher ein Schwellenland. Und wenn man in dem Land rumreist und sich einige Landesteile anschaut, ist es ein tiefes, tiefes Entwicklungsland. Das ist diese enorme Spannung, die nur durch enormes Wachstum auch überwunden werden kann. China stößt im Augenblick aber nicht allein an eine konjunkturelle Grenze, an die Frage, ob dieses Wachstum durch einen normalen Konjunkturzyklus hinweg erreicht werden kann. China stößt vor allem an politische Grenzen. Es ist ein Land, das mit Korruption zu tun hat, mit Schattenwirtschaft. Der Staatskapitalismus, der gelenkte Kapitalismus stößt bei Teilen der Oberschicht, die Freiheit möchte, an Grenzen. Und insofern überlagern sich da politische und ökonomische Probleme mit Folgen für den Rest des Globus. Das heißt aber, Sie würden nicht zustimmen, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, dass es jetzt eine notwendige Bereinigung war, die eher singulär war? Sondern ich glaube nicht, dass es singulär war. Ich glaube, was wir erlebt haben, ist, dass China versucht, das ging ja ursprünglich von einer Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank aus. Und es wird ja auch immer gefordert, dass der chinesische Wechselkurs, die Kopplung an den Dollar, dass das flexibler werden sollte, dass es einfach am Ende frei floatende Wechselkurse geben sollte, dass muss China auch langsam erreichen, weil es vom IWF, der möchte, dass der Renminbi, der Yuan, als Reservewährung anerkannt wird. Dazu braucht es Voraussetzungen. Aber die Schwankungen und die konjunkturellen Schwankungen und vor allem die ökonomischen Wirkungen dieses Ereignisses sind eben nicht singulär, sondern ich glaube, dahinter liegt auch eine tiefe politische Verwerfung. Die deutsche Exportwirtschaft, die ist ja durchaus abhängig von China. Wie sehen Sie das? Sollte man sich da vielleicht sogar ein bisschen unabhängiger machen, wenn wir eben diese ganzen Probleme jetzt hören von China? Na gut, was wir in China erleben, ist natürlich so die Schattenseite unseres Exportbooms. Und wenn Sie wollen, auch ein bisschen die Schattenseite der europäischen Austeritäts- oder Spar- oder Rettungspolitik. Wir haben ja immer gesagt, sitär, alle Länder müssen es in Europa so machen wie die Deutschen. Solides Haushalten, sparsam wirtschaften, dann funktioniert das schon. Das hat in Deutschland aber auch nur deswegen funktioniert, weil unsere Exportindustrie so gebrummt hat, sprich unsere Luxusgüter, unsere Autos vor allem eben nach China exportiert worden sind. Das ist offensichtlich kein Modell, das auf Dauer angelegt ist und daher ein bisschen mehr Binnennachfrage wäre auch nicht schlecht. Sagt Marc Brost, Hauptstadtbüroleiter der Wochenzeitung Die Zeit, von Hause aus Ökonom und Wirtschaftsjournalist. So ging es bei ihm los. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Herr Brost, hier in den Schlaglichtern und gleich zu den weiteren Themen der Woche im Kurzüberblick.